lässt mich singen, wenn jede Nachricht Schlechtes sagt. Du lässt mich singen, das einzig Lied, das ich je hat. Du lässt mich singen, seitdem der Fluss nun starb. Du lässt mich denken an jenen Ort, den wir bewahrt. Du lässt mich singen, wenn diese Welt auch nicht mehr steht. Du lässt mich glauben, dass es dann trotzdem weitergeht. Du lässt mich singen, selbst wenn alles trostlos gab. Du lässt mich singen, das Halleluja. Gefangener im Knast. Du lässt mich singen, wie man Verzeihung, dass du hast. Du lässt mich wünschen, dass unser bisschen Liebe bleibt. Du lässt mich denken, wie Menschen der Vergangenheit. Du lässt mich singen, wenn diese Welt auch nicht mehr steht. Du lässt mich glauben, dass es dann trotzdem weitergeht. Du lässt mich singen, selbst wenn alles trostlos gab. Du lässt mich singen, das Halleluja.